heute keine Lieferung. Wie umsonst, kann er wie so oft, umsonst gefroren und gehofft, die halbe Nacht. Wollt ihr wissen, wer die Milch euch nimmt? Sag, die ganze Milch ist nur für sie bestimmt. Für wen? Für eure Kaiserin, sie braucht sie für... Für was? Ihr Bad! Was? Ja! Ein Skandal! Ein Skandal! Das hätte ich nie von ihr geglaubt! Das hätte ich nie von ihr geglaubt! Sterben, weil es kein Milch gibt für sie. Kein Milch für die Kinder! Sie badet darin! Sie badet darin! Kaiserin quält, ja, den in ihrem Kamm die Haare zählt, wie weint sie vor Kummer, denn sie trauert um. Und